wendet und blendet, macht rühmlicher Glück, der biegt und füge des Glückes Geschick. Es hat einen großen Last und angefesselt Leid, der so ringsum gefasst mit Einfalt jeder Zeit. Wendet und blendet, macht glücklicher Glück, ihr biegt und füge des Glückes Geschick. Ein Fall ist fast verlacht bei dieser klugen Welt, die Wand durch Tor bedacht in Dunkelem gezählt. Es und blendet, macht rühmlicher Glück, der biegt und füge des Glückes Geschick.